Ich will Supernovi werden. Supernovi 2. Ein High Supernovi. Ich möchte stärker werden. Das müssen wir auch in dieser Quest beantworten. Und weil die Quest so scheiße ist, du musst 1000 Monster killen. Schnapp dein Messer, Novi. Dreh die Boxen auf. Jetzt lass uns bei diesem Video mal so richtig krachen. Ich soll 1000 Monster killen. Stärker werden. Ich will Supernovi werden. Supernovi 2. Ein High Supernovi. Ich möchte stärker werden. Das müssen wir auch in dieser Quest beantworten. Und weil die Quest so scheiße ist, du musst 1000 Monster killen. Schnapp dein Messer, Novi. Dreh die Boxen auf. Ich soll 1000 Monster killen.